Kapitel 13. Schafft sie aufs Kommissariat, verkündete Vincent bestimmt, als die Kollegen Gunde Johansen Handschellen anlegten und mit ihr im Schlepptau zum Wagen zurückkehrten. Wir machen dann den Rest. Die beiden Männer nickten nur, ließen sich von Gundes andauerndem Geschimpfe nicht beeindrucken und steckten sie in den Kleintransporter. Das sollte das Letzte sein, was Vincent und Adam von der Kollegin sehen sollten. Nachdem das erledigt war, eilte Vincent wieder zu dem Rettungswagen und zu Adam. Klar war die Gefahr erstmal gebannt und Victor hatte eben per Funk durchgegeben, dass auch die gesamte Crew der Edwina und Peter Günschow festgenommen werden konnten. Aber Vincent hatte immer noch keine Ahnung, was sich in dem Büro eben überhaupt abgespielt hatte. Er hatte nur einen furchtbaren Krach gehört und war losgegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Adam hatte ihn dann so furchtbar panisch mit einer Waffe in der Hand angesehen, aus dem Weg geschubst und viel mehr wusste Vincent nicht. Die Tür des Rettungswagens ging vor ihm auf und Adam kam die zwei Stufen hinuntergeklettert. »Danke, Jungs«, warf er noch hinter sich, bevor er sich mit einem scheuen Grinsen Vincent zuwandte. Vincent stand für einen Moment still vor ihm und warf sich dann stürmisch in eine Umarmung. Adams starke Arme schlangen sich automatisch um seinen Rücken und hielten ihn einfach fest. Und dann standen sie einfach so da und sagten nichts. Nicht, als die Polizeiautos vom Hof rollten, nicht, als erst Vincents und dann Adams Handy klingelte und auch nicht, als die Sanitäter Vincent fragten, ob er auch verletzt war. Die Welt hatte irgendwie aufgehört, sich zu drehen. Für Vincent gab es gerade nur Adam. Adam, der fast draufgegangen wäre, ausgerechnet dann, wo sie sich gerade zusammengerauft hatten. »Geht's dir gut?«, murmelte Adam schließlich benommen in Vincents Schulter. »Ich denke, ich werde morgen ein paar ordentliche blaue Flecken haben, aber sonst«, summte er leicht. »Entschuldige«, erwiderte Adam traurig und trennte sich von Vincent. »Ich dachte mir, lieber fällst du eine Treppe runter, als dass jemand auf dich schießt. Ich konnte nicht riskieren, dass...« Vincent hörte, wie dünn und wackelig Adams Stimme klang. »Schon gut«, flüsterte er und legte eine Hand an seine Wange. Adams Gesicht schmiegte sich in Vincents Handfläche. Vincents Blick fiel auf Adams Hand, die er fast schüchtern hinter seinem Rücken hielt. Die Sanitäter hatten ihm einen Verband verpasst. »Und bei dir?«, fragte er sanft. Wie als Beweis hob Adam seine verletzte Hand. »Streifschuss, nur oberflächlich. Heilt alles wieder.« Vincent nickte und lächelte müde. Unter den Umständen waren sie beide wirklich gut weggekommen. »Kannst du mir jetzt bitte erzählen, was da los war?«, fragte er müde. Adam löste sich von ihm und nickte benommen. »Dafür brauche ich aber eine Kippe.« Also lehnten sie am Geländer, rauchten in den Abend hinein und Adam erzählte es. Alles. Von seinen Vermutungen und seiner Schweigsamkeit am Anfang, Gundes Verbindungen zu Stanko und der Drogenszene, bis hin zur Konfrontation eben. Vincent hörte ihm die gesamte Zeit über zu, sein Gesicht nahm aber einen zunehmend entsetzten Ausdruck an. »Scheiße«, konkludierte er zum Schluss. »Scheiße«, nickte auch Adam. »Warum hast du nicht direkt etwas gesagt, wenn du diese Vermutungen schon lange hattest?«, fragte Vincent vorwurfsvoll. »Es war ja nur so eine Ahnung. Ich hatte keine Beweise, wir hatten so genug zu ermitteln und wenn es jetzt nichts gewesen wäre, einen Kollegen will man ja auch nicht unnötig anschwärzen, weißt du?« Vincent nickte. Ja, er konnte das leider nachvollziehen. In ihrer gemeinsamen Zeit hatte Adam öfter Dinge gemacht oder gesagt, die Vincent sicherlich hätte melden müssen, es aber nicht getan hatte, weil er Adam dann doch zu sehr mochte. »Du mochtest sie, oder?« »Wir haben uns schon ganz gut verstanden, ja. Also kollegial, meine ich«, schob Adam schnell nach. »Naja, und dann war da auch diese ganze Sache mit dir und mir und da, es war eben viel auf einmal. Aber ich hätte was sagen sollen, das stimmt.« Vincent schmunzelte. »Da bekomme ich direkt Déjà-vu.« »Ja, oder?« lachte Adam auf und war dann einen Moment still. »Aber das, was ich gesagt habe, meine ich auch so.« Vincent blickte ihn fragend an. »Was denn?« »Alles. Das mit dem Brief und dass ich nicht wieder abhaue und dass ich nicht nur mit dir befreundet sein will.« Vincent lächelte sanft und verlor sich kurz in Adams schönen, braungrünen Augen, wie schon so viele Male zuvor. Er nickte, rutschte näher an Adam heran und legte seinen Kopf auf seiner Schulter ab. »Schön, dass es uns da ähnlich geht«, raunte er in den kleinen Abstand zwischen ihnen. Adam erwiderte nichts, bettete nur seine Stirn gegen Vincents Lockenschopf und seufzte. »Weißt du, mit diesem ganzen Scheiß habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Universum oder irgendwas uns wieder zusammengebracht hat«, murmelte Adam nach einer Weile. Vincent sah amüsiert auf. »Wer bist du und was hast du mit Adam Radcheck gemacht?« Adam lachte. »Ey!« Vincent lehnte sich wieder gegen Adams Schulter und verschränkte ihre Hände. »Ein beschissenes Universum muss das sein, wenn es eine Leiche braucht, dass wir uns mal wiedersehen.« »Bei uns beiden und unserer Vergangenheit«, kicherte Adam leicht und hauchte einen Kuss auf Vincents Stirn. »Hätte es doch nichts anderes sein können, oder?«